Pressemitteilung der Piratenfraktion vom 19. März 2013. Industrie- und Handelskammern müssen Vorstandsgehälter offenlegen. Die Piratenfraktion im Landtag NRW freut sich über die Entscheidung der Landtagsgrünen, sich der Forderung der Piraten nach einer Veröffentlichung der IHK-Vorstandsgehälter in NRW anzuschließen. Wer wie die Industrie- und Handelskammern öffentliche Aufgaben wahrnimmt, steht in der Pflicht, sein Handeln transparent zu machen, erklärt Daniel Spert, wirtschaftspolitischer Sprecher der Piratenfraktion NRW. Leider sieht die Realität zurzeit anders aus. 16 IHKs in NRW, das sind 16 gut bezahlte Vorstände, 16 intransparente Verwaltungen, 16 mal unterschiedliches Briefpapier, das ist ein bürokratischer Wasserkopf. Wer das Privileg von Pflichtmitgliedsbeiträgen genießt, muss der Öffentlichkeit auch sagen, wofür er sie ausgibt, so Schwert. Aus Sicht der Piratenfraktion NRW ist der aktuelle Vorstoß der Grünen jedoch nicht ausreichend. Die Grünen hatten Wirtschaftsminister Duin aufgefordert, zu prüfen, ob das Transparenzgesetz NRW auch auf die Industrie- und Handelskammern angewendet werden kann. Die Grünen tun so, als sei die Veröffentlichung der Vorstandsgehälter der Industrie- und Handelskammern eine juristische Auslegungsfrage. Wir sagen, es ist eine Frage des politischen Wollens. Eine geringfügige Änderung des Transparenz- oder des Industrie- und Handelskammergesetzes würde genügen, um die IHKs juristisch zweifelsfrei zur Veröffentlichung ihrer Vorstandsgehälter zu verpflichten, so Daniel Schwert. Bei einer bloßen Prüfung durch das Wirtschaftsministerium wird hingegen nichts herumkommen, befürchtet Schwert. Das Wirtschaftsministerium hatte schon im Oktober 2012 auf eine kleine Anfrage der Piraten geantwortet, dass es gesetzliche Maßnahmen ablehnt und auf freiwillige Selbstverpflichtung der IHKs setzt. Die Vergangenheit hat jedoch gezeigt, dass freiwillige Selbstverpflichtungen der Wirtschaft nicht ausreichend sind, so Schwert. Wenn die Grünen ein ernsthaftes Interesse an mehr Transparenz bei den IHKs haben, müssen wir den Weg der Gesetzgebung gehen. Wir erwarten eine entsprechende politische Initiative der Grünen für das nächste Plenum. Hieran werden sich die Piraten gerne beteiligen. Sollten die Grünen keinen entsprechenden Entwurf vorlegen, wird die Piratenfraktion ein eigenes Papier einbringen. Die Offenlegung der IHK-Vorstandsgehälter ist aus Sicht der Piratenfraktion dabei nur ein erster Schritt. Mittelfristig werden wir einen Entwurf für ein neues IHK-Gesetz erarbeiten, um auch die weiteren Missstände bei den Industrie- und Handelskammern anzugehen. Neben dem intransparenten Umgang mit den Geldern sind dies vor allem die ineffiziente Verwaltungsstruktur und die mangelnde Demokratie bei internen Willensbildungsprozessen, so Schwert. Pressemitteilung gesprochen von Andrea Akawako. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.